I'm not saying I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. Infrared on this motherfucker. Was geht ab, der junge M. Bilal? Das geht raus an Haze. Der gibt gut Gas und dreht dick durch, also deswegen hallet your motherfucking boy. Komm, wir drehen eine Runde. Die Glut funkelt im Dunkeln. Die meisten dieser Jungs denken nur noch an Unsinn. Ich bin vernünftig, aber ich lebe es aus. Falls es nicht klappen sollte, hier und heute lebt ein Traum. Nix fake, nix mainstream, fuck you, pay me. Es schreibt sich von allein, wenn ich am JT. Und deshalb bleib ich auf meinem Blaze Weed. Alles voller Neider, aber kleiner, glaubt mir, keiner macht mit Haze Beat. Narben im Verstand, Narben auf der Hand. Aber keine wahren Feinde, deshalb hab ich keine Angst. Die Writer malen weiter ihre Namen an die Wand und machen die vernappten Fassaden wieder ganz. Ich sage danke, Homies, mein Leben farbenfroh. Multikulti, Heimweh, Fahne hoch. Meinst du wirklich, du rappst makellos? Nase oben, Chart ist groß. Ich find es peinlich, deshalb frag ich bloß. Hey, da mach mal Platz da. Hazer Motherfucker, schreibe Parts den ganzen Tag und rauche Jays die ganze Nacht lang. Gammert, textlich und technisch bist du Standard. Du warst nie ein Rapper und du brauchst doch jetzt nicht damit anfangen. Es gibt zu viele von, zu viele Rapper, die von Rappen nichts verstehen. Zu viele Rapper, die hier spielen wollen. Zu viele Rapper, doch das Spiel ist voll. Steig aus deinem Benz auf, sie schalten nach und nach die Konkurrenz. An die Schwabos, Kanaken, Narben verblassen, Originals untertrappen. Narben verblassen an die Kneipen und Spielos. Neiders und Kripos, Straßen und Gassen. Narben verblassen an die Schwabos, Kanaken. Narben verblassen, Originals untertrappen. Narben verblassen an die Kneipen und Spielos. Neiders und Kripos, Straßen und Gassen. Narben ja, okay, verblassen. Vielleicht triffst du den Takt, Mann, vielleicht bist du hart. Doch das reicht dir niemals, Digga, zeig deine Parts. Schreib deine Bars, denn das macht mir nichts aus. Wenn es sein muss, frei Haus, bring den Scheiß, den du brauchst. Ich hab Haft, lila Rauch, du machst pleite, ja, Zippe. Verteilst es allein, aber teilst 50-50. Willst drüber rappen, Papier, Beat, schreibst was auf. Probierst es auch, denn bei mir sieht das so einfach aus. Doch für euch ist es schwer, sogar sehr. Enttäuschend, für mich ist Deutschrap noch was wert. Alles käuflich, ich nehm deinen Respekt, gib ihn her. Brainstorm, Chainsaw, ich bin Haze, du bist wer? Du kennst es, gib die Heads, gib die Snare. Paychecks, JPEGs, ich bin back, Digga, wer will mich testen? Er mit dem Cover von der Backspin. Seit circa März, weil es ballert und es echt klingt. An die Schwabos, Kanaken, Narben verblassen, Originals untertrappen. Narben verblassen an die Kneipen und Spielos. Neiders und Kripos, Straßen und Gassen. Narben verblassen an die Schwabos, Kanaken. Narben verblassen, Originals untertrappen. Narben verblassen an die Kneipen und Spielos. Neiders und Kripos, Straßen und Gassen. Narben verblassen.